Und ich schaute hin, da war über der Weste, die sich über dem Haupte der Cherube befand, etwas wie ein Saphirstein, etwas, das wie ein Throngebilde aussah, ward über ihnen sichtbar. Da sprach er zu dem in Linnen gekleideten, tritt hinein zwischen die Räder unterhalb des Cherubs, fülle deine Hände mit glühenden Kohlen aus dem Raume zwischen den Cheruben und streue sie über die Stadt. Da trat er vor meinen Augen hinein. Es standen aber die Cherube rechts vom Tempel, als der Mann hineintrat, und die Wolke erfüllte den inneren Vorhof. Die Herrlichkeit Jahwes aber erhob sich von dem Cherub gegen die Schwelle des Tempels hin, und der Tempel ward von der Wolke erfüllt, und der Vorhof ward vom Glanze der Herrlichkeit Jahwes erfüllt. Und das Rauschen der Flügel der Cherube war bis zum äußeren Vorhof vernehmbar, gleich der Stimme des allmächtigen Gottes, wenn er redete. Als er nun dem in Linnen gekleideten befahl, hole Feuer aus dem Raume zwischen den Rädern, aus dem Raume zwischen den Cheruben hervor, da trat er hinein und stellte sich neben das eine Rad. Und der Cherub langte mit seiner Hand zwischen die Cherube nach dem Feuer, das sich zwischen den Cheruben befand, hob welches auf und gab es dem in Linnen gekleideten in die Hände, der nahm davon und ging fort. Es wurde aber an den Cheruben etwas wie eine Menschenhand unter ihren Flügeln sichtbar. Und ich sah hin, da waren vier Räder neben den Cheruben, immer je ein Rad neben je einem Cherub, und die Räder waren anzusehen wie das Blinken von Chrysolitstein. Und was ihr Aussehen betrifft, so hatten die Viere einerlei Gestalt, als ob ein Rad inmitten des anderen wäre. Wenn sie gingen, so gingen sie nach ihren vier Seiten. Nicht wandten sie sich, wenn sie gingen, sondern nach der Gegend, nach welche eine Spitze sich wendete, dahin gingen sie, nicht wandten sie sich, wenn sie gingen. Und ihr ganzer Leib und ihr Rücken und ihre Hände und ihre Flügel und die Räder waren ringsum voll Augen bei den Vieren. Den Rädern aber ward vor meinen Ohren der Name Wirbelwind gegeben. Und ein jedes hatte vier Gesichter. Das Gesicht des einen war das Gesicht eines Stiers, das Gesicht des zweiten war das Gesicht eines Menschen, der dritte hatte das Gesicht eines Löwen und der vierte das Gesicht eines Adlers. Und die Cherube erhoben sich. Das war dasselbe Wesen, welches ich am Flusse Kebar geschaut hatte. Und wenn die Cherube gingen, so gingen die Räder neben ihnen mit, und wenn die Cherube ihre Flügel schwangen, um sich von der Erde zu erheben, so wandten sich auch die Räder nicht von ihrer Seite hinweg. Wenn jene stehen blieben, dann blieben auch diese stehen, und wenn jene sich erhoben, dann erhoben sie sich mit ihnen, denn der Geist des Tierwesens war in ihnen. Und die Herrlichkeit Jahwes verließ die Schwelle des Tempels und stellte sich auf die Cherube. Da schwangen die Cherube ihre Flügel und erhoben sich vor meinen Augen von der Erde bei ihrem Abzug und die Räder gleichmäßig mit ihnen. Und sie stellten sich an den Eingang des östlichen Tors des Tempels Jahwes, während sich die Herrlichkeit des Gottes Israels oben über ihnen befand. Das war das Wesen, welches ich am Flusse Kebar unter dem Gott Israels geschaut hatte, und ich erkannte, dass es Cherube seien. Ein jeder hatte vier Gesichter und ein jeder vier Flügel, und etwas wie Menschenhände war unter ihren Flügeln. Und was die Gestalt ihrer Gesichter betrifft, so waren es dieselben Gesichter, die ich am Flusse Kebar geschaut hatte, sie gingen ein jedes gerade vor sich hin.